trauen Riesen ewig des Himmlungen rotes Gold. Seid ihr bei Sinn? Was nicht ich besitze, soll ich euch Schamlosen schenken. Schwer baute dort sich die Burg. Leicht wird es mit listiger Gewalt. Gelang, den Nibelungen festzufahren. Für euch müht ich mich um den Alben, für euch find ich den Feuch. Unverschämt und überbegehrlich macht euch dumme mein Dank. Der Main in unserer Macht, hat folgst du uns jetzt, bis wir Lösungen haben. Bereit liegt nicht als Lösung, das Rheingold Licht und Rot. So endlich die Frist an Freier verfallen, immer folge sie fast. Lass uns brechen, brechen, Tal tappt sie schon, wo der Riesenarzt park, erst halte sie.